Günstige Mieten, gute Infrastruktur, genug Plätze in Kindergärten. 28 Parameter hat das Prognos-Institut für sein Städteranking analysiert. 7 davon sind Teil von einem eigenen Ranking, dem zum Faktor Arbeit. Welche Details sind dem Institut hier besonders wichtig? Arbeit ist oft wichtig bei der Antwort auf die Frage, wo will ich leben? Und auch im Städteranking ist sie ein wichtiger Faktor. Das Prognos-Institut hat untersucht, wie viele Arbeitsplätze gibt es, wie viele Menschen machen eine Ausbildung, wie viele gründen Firmen. Das können Städte in Baden-Württemberg und Bayern gut. Aber München auf Platz 9 und die Bankenstadt Frankfurt am Main gar nicht unter den besten 10? Das kann zum Beispiel an der Quote der Auszubildenden liegen. Nur ca. 3% der Einwohnerinnen und Einwohner in der Main-Metropole sind Auszubildende. Bei Universitäten ist es ähnlich. München und Frankfurt haben weniger als 9% Studentinnen. In Freiburg im Breisgau sind es 14%. Zum Vergleich, Heidelberg hat fast 23% und der Verlierer Oberhausen? Dort gibt es nicht einmal eine Universität.